O Jesus, meine Sonne, vor der die Nacht entfleucht. O Jesus, meine Wonne, die alle Not verscheucht. Im Herzen klingt mir täglich der eine helle Ton. Wie hast du so unsäglich geliebt, o Gottes Sohn? Um diese Perle wäre mir alles andere feil. Selbst hab uns Gut und Ehre, mein ganzes Erdenteil. Wie gerne will ich meiden, dass alles froh und still, wenn's von dem Herrn mich scheiden und ihn mir rauben will. Ich kenn auch gar kein Leben von dir, mein Herr, getrennt. Du bist mein einzig Leben und Lebenselement. Ich kenne gar kein Sterben, seitdem ich leb in dir. Denn was mich könnt verderben, die Sünde nahmst du mir. Ich weiß nichts mehr von Leiden, denn alles Kreuz und Leid kann mich von dir nicht scheiden, du Born der Seligkeit. Ja, wenn ich dich nur habe, dann gilt mir alles gleich. Ich bin am Betzelstabe noch wie ein Königreich. Ich bin schon hier auf Erden, so selig und so leicht. Und was wird dort erst werden, wo alle Schwachheit weicht? Das macht ein selig Sterben, das ich als Erdenlohn ein König.